bist dabei. Ja, Kunde der Zeit, kannst du wohl noch denken, Jelke, du noch da. Er tanzt sie nun ganz, ganz am Rüden, oh, eine Zielräume der Zeit. Und Zielmeile wird, für das Wurma sie hat, sieht den Matzen dann, ey, wo du hier rein da. Ganz am Rüden, oh, eine Zielleune der Zeit. Oli Gummani, vor den Tanz ist die Läuse Zeimer, du Jota. In Lanzen voller Zeit, einen Zeuran an Zabai, denke wie elegant, hoi sita, unohta. En tanssi ja voi kanssa muiden, oh, hänet silloin nähdä sai. En tanssi ja voi kanssa muiden, oh, hänet silloin nähdä sain, kun hänet silloin nähdä.